die Partei stirbt. Du bist wach, du musst uns helfen. Steh auf, die Partei ist in Gefahr. Du hast gezweifelt an uns, zweifel nicht länger, wir sind am Ende. Hast auf die Partei gescholten, gilt nicht mehr auf die Partei, sie wird vernichtet. Steh auf, die Partei ist in Gefahr, steh schnell auf. Du bist krank, aber wir brauchen dich. Stirb nicht, du musst uns helfen. Bleibe nicht weg, wir gehen in den Kampf. Steh auf, die Partei ist in Gefahr. Pelageja Vlasova erlebt noch die Oktoberrevolution, in der die russischen Arbeiter sich vom Zarismus und Kapitalismus befreien. Vor einer historischen Demonstration trägt die alte Frau die rote Fahne. Bericht über die Demonstration der Twerskaer Arbeiter im Oktober 1917. Als wir über den Lübin-Prospekt kamen, waren wir schon viele Tausende. Über 50 Betriebe streikten. Und die Streikenden schlossen sich uns an, um gegen den Krieg und gegen die zaristische Herrschaft zu demonstrieren. Wir trugen Transparente mit der Aufschrift »Nieder mit dem Krieg«, »Es lebe die Revolution« und »Rote Fahnen«. Denn was habe ich, Pelageja Vlasova, Witwe eines Arbeiters und Mutter eines Arbeiters, noch alles zu tun? Als ich vor vielen Jahren mit Sorge sah, dass mein Sohn nicht mehr satt wurde, habe ich zuerst nur gejammert. Da änderte sich nichts. Dann half ich ihm bei seinem Kampf um die Kopeke. Jetzt stehen wir in einem Riesenstreik in den Munitionsfabriken und kämpfen um die Macht im Staate. Viele sagen, das, was wir wollen, geht niemals. Wir sollten zufrieden sein mit dem, was wir haben. Die Macht der Herrschenden ist doch sicher. Wir würden immer wieder niedergeschlagen werden. Auch viele Arbeiter sagen, das geht niemals.